Pig Boy 1986 bis 2358. Replay der Menschwerdung. Hörspiel von Gwendoline Soublin. Chapitre 1. Kapitel 1. Die Geschichte, deren Held du bist, beginnt am Montag, den 2. September 1986. Die Hebamme zieht dich aus den Schenkeln deiner Mutter und schon musst du dich entscheiden. 1. Sie brüllen wie am Spieß. 2. Sie schreien nur kurz und schlafen ein. Wahlmöglichkeit Nummer 2. Du schläfst ein. Deine Eltern, Sophie und Fabien Bouquet, führen einen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie halten 143 Schweine, 30 Kilometer vor Saint-Brieuc in der Bretagne. Der elterliche Betrieb wurde sehr viel industrieller, seit dein Vater 1973 neue Maschinen angeschafft hat. Deine ersten Schritte riechen nach Hühnerstall. Einer feuchten Mischung aus Kot, Federn und Körnern, so frisch, dass sie nach Plastik stinken. Deine erste Landschaft heißt Feld, endlos. Und darauf rennst du herum. Du fällst auch hin, drinnen, im Schweinestall. Fasziniert beobachtest du die Schweine. Sie verbringen ihre Tage in geschlossenen Ställen. Das Tageslicht, das echte, sehen sie erst auf dem Weg zum Schlachthof. Das hat dir dein Vater erklärt. Und du rennst. 1. Sie spielen mit ihrer Eisenbahn. 2. Sie reiten Rodeo auf den Schweinen. Rodeo. Deine Familie kennt keine Skiferien und keinen Feiertag. Das Leben deiner Eltern heißt aufstehen um 6, schlafen um 10, 7 Tage die Woche. Die einzige Abweichung von dieser Regel, das Finale am 31. Dezember um 23.48 Uhr. 1. Sie stimmen für Miss Aquitaine. 2. Sie stimmen für Miss Britannia. Deine Mutter seufzt. Dein Vater vergibt Noten für Schönheit, Robustheit, Fruchtbarkeit, Jahreskosten. Im Beurteilen von Tieren hat er Erfahrung. Deine Mutter bringt das auf die Palme. Dein Vater lacht. Er küsst sie auf den Mund. Später am Abend, kaum dass Miss France im Beisein des Allerhöchsten prämiert wurde, hörst du ihr Bett quietschen. In der Geschichte, deren Held du bist, lieben sich deine Eltern oft. Sie vervielfachen ihre Anstrengungen, aber du bleibst Einzelkind. Einzige Hoffnung, einzige Wahl. Nach dir kommen nur noch Fehlgeburten. Ein Arzt erklärt deiner Mutter, dass sie zu viele Pestizide eingeatmet hat. Ihre Eierstöcke sind hinüber. Also musst du schon sehr früh Klarheit schaffen. 1. Sobald sie 18 sind, werden sie den Familienbetrieb übernehmen. 2. Sie werden ihr Land einem Fremden überlassen. Du bist ein guter Schüler, aber du wirst nicht Tierarzt, wie es deine Lehrerin Madame Rouget dir rät. Nein. Du wählst die 1. Du willst die lange Geschichte fortschreiben, die deine Ahnen mit ihrem Land verbindet. Du bist der Einzige. Du bist die Hoffnung, die einzige Wahl. Du willst Besitzer einer einzigartigen Zucht sein. Willst der französischen Agrarindustrie zu neuer Blüte verhelfen und Medaillen gewinnen im landesweiten Wettbewerb auf der Agrarmesse wie dein Vater. Erster Preis für das beste Bayeux-Schwein im Jahr 1994. Die Urkunde hängt bei dir über dem Bett. Jeden Abend küsst du sie wie einen heiligen Gral. Du, der Held, bist der Einzige. Du bist die Hoffnung. Du wirst kämpfen, aber Schweine kommen für dich nicht in Frage. Nein, du wirst Kühe haben. Bretonische Kühe aus dem Westen des Landes. Breton Pinoir. Stolz, breiten Flanken. Du wirst ein Cowboy, kein Landwirt. Die Entscheidung fiel, als du im Fernsehen Panik am Roten Fluss gesehen hast. 1. Sie sind John Wayne, der schreckliche Patriarch. 2. Sie sind Montgomery Clift, der Sohn auf der Suche nach Anerkennung. Du willst John Wayne sein, kein Kind mehr. Heldenhafter Rinderzuchtkämpfer mit stechend blauen Augen und dem Finger am Abzug. Allzeit bereit, deine Herde mit Leib und Seele zu verteidigen, die du mit starker Hand von Texas nach Missouri treibst, um sie dort ohne Preisverfall für teures Geld zu verkaufen. Tata! Ein Huhn liegt am Boden. Tata! Mit den Hacken deines Stiefels zertrittst du einen Aprikosenkern. Tata! Du schaust deiner Mutter fest in die Augen und Tata! Rettest sie vor einem entlaufenden Truthahn. 1. Sie absolvieren eine 2-jährige Ausbildung zum Landwirt. 2. Sie absolvieren eine 3-jährige Ausbildung zum Fach Agrarwirt. Du entscheidest dich sehr früh für eine 2-jährige Ausbildung zum Landwirt. Deine Eltern brauchen dich. Hast du wirklich eine Wahl? Neben der Berufsschule arbeitest du im elterlichen Betrieb. Morgens, mittags, abends. Dein Vater macht es dir vor. Du schaust zu, machst nach, lernst. Wenn der Transporter vom Schlachthof da ist, musst du die Tiere mit Tritten hineintreiben. Vor lauter Stress kriegen sie Panik. An diesen Tagen ist das Abendessen still. Die Suppe bitter. Du erinnerst dich, wie du zum ersten Mal ein Schwein abstichst. Es ist ein Burgunderschwein. Ein Eber von gut 200 Kilogramm. Nervös, gereizt, ein Biss und dein Handgelenk wäre Matsch. Du hast ihn am Strick, er schwankt. Du bereitest dich auf den Stich vor, das Messer in der Hand. Ihr wollt Blutwurst aus ihm machen, die du so liebst. Eins, sie machen einen Rückzieher. Zwei, sie tun so, als wäre alles in Ordnung. Du tust so. Hinterher musst du kotzen. In der Woche darauf verklopfst du einen Gymnasiasten. Zum Glück gibt's die Sonntage. Selten, aber schön. Du hast schon immer diese arbeitsfreien Sonntage geliebt, wenn sich alle Bauern der Umgebung im Hof von Familie Ruh rund um einen Braten versammeln. Eine Freude, diese betrunkenen Männer und Frauen, die glücklich sind, einmal auszuspannen von diesem Sklavenleben, das ihnen alles nimmt. Sogar die Freude am Ausruhen. Wozu Ferien? Ich könnte gar nichts damit anfangen, sagen sie gespielt, spöttisch und kippen einen Pflaumenschnaps, der ihnen im Magen brennt. Und du trinkst mit den anderen Kindern die Reste aus den Flaschen. Eins, sie wollen kein Sklavenleben. Zwei, sie sind Montgomery Clift, der Sohn, der nicht so schnell aufgibt. In der Geschichte, deren Held du bist, fährst du den Traktor deines Vaters, wie man ein Pferd reitet. Cowboys are born. Du bist der Sohn. Sohn der Erde. Der Cowboy, der gegen die harten Winter kämpft, wenn Mais und Tiere krank werden. Und du rettest sie. Ta, ta. Vor dem Spiegel tötest du den Feind und pfeifst eine unheimliche Melodie. Du bist 17. You shoot. Eins, sie machen Mathilde den Hof. Zwei, sie hoffen, dass sie den ersten Schritt macht. Die gut aussehende Mathilde. Mathilde, die Nachbarin mit den Grübchen auf der linken Wange und an der rechten Schläfe. Mathilde. Mit der du einmal in die Disco gehst zusammen mit Freunden. Du trägst ein Poloshirt von Lacoste, hast Parfum aufgelegt. Du bist ein Cowboy. Mathilde, der beim Tanzen der Träger von der schweißnassen Schulter rutscht. Mathilde, die weggeht, um Literatur zu studieren, die dich nicht beachtet. An die du denkst, wenn du dich von einem Übermaß Liebe erleichtern musst. Lieber sterben, als einen Bauern heiraten. Sagen die jungen Frauen vom Land. Bloß weg. Möglichst schnell und weit. Und vor allem keine Bauerntrottel küssen, die nach Kuhstall stinken. Das gibt nur Sonderschüler. Eins, nicht mehr daran denken. Zwei, ständig daran denken. Du bist ein gut organisierter Cowboy, ein Realist. Du wirst 58 Kühe besitzen, darunter 24 Kälber. Du wirst deine Felder vom Rücken eines Hengstes aus kontrollieren. In der Geschichte, deren Held du bist, bereitest du dich langsam vor und erwartest, dass dein Vater, sobald er in Rente geht, dir offiziell den Schlüssel zu deinem Reich übergibt. In der Geschichte, deren Held du bist, wählst du ohne zu zögern Option 2. Eins, sie sind ein Pickboy. Zwei, sie sind ein Cowboy. Aber dein Vater, er hängt sich. Du bist 29 und du bist es, der ihn von der Kellerdecke abhängt. Ein Abschiedsbrief liegt da, in dem steht... Entschuldigung, ich kann nicht mehr. Désolé, je n'en peux plus. Gerade wütet die Schweinekrise von 2014. Der Kilopreis für Schweinefleisch fällt auf 1,08 Euro. In der Geschichte, deren Held du bist, erbst du einen Schweinezuchtbetrieb mit Schulden. Eins, sie stellen als zusätzliche Hilfe einen Landarbeiter ein. Zwei, sie arbeiten allein. Kaum, dass dein Vater unter der Erde ist, machst du dich wieder an die Arbeit. Seit mehreren Jahren blutet der Betrieb immer mehr aus. Ständige Förderanträge bei der GAP. Du musst fast 200.000 Euro für Rückzahlungen, Rechnungen und andere Investitionen aufbringen. Das Amtsgericht schickt euch die Gerichtsvollzieher. Die Bank verlangt Sicherheiten. Du musst Lösungen finden. Alleine! Ansonsten droht die Abwicklung des Betriebs. Du legst einen Zahn zu. Das Gericht erklärt sich bereit, deine Schulden einzufrieren und genehmigt eine Stundung über 10 Jahre. Du rackerst dich tagtäglich ab und tagtäglich sinken die Fleischpreise weiter. 1,06 € das Kilo. 1,02 €. 96 Cent. 91. Du verkaufst Dutzende Schweine zum Schleuderpreis, einfach um sie loszuwerden. Im ganzen Land gehen die Bauern auf die Straße. Sie kippen Schweineleichen vor das Landwirtschaftsministerium. Sie verbrennen tausende Packungen Perta-Schinken auf den Champs-Élysées. Bewerfen die Polizisten mit Würsten. Wir sind keine Tiere. Du hast keine Zeit zu verlieren. Du bist ein Cowboy. Du musst dich um dein Land kümmern, um deine Tiere. Du wirfst die Urkunde von der Agrarmesse 1994 in den Müll. Du willst es besser machen als dein Vater. Deine Mutter bittet dich inständig, ein paar Tage freizunehmen. Aber du plackst dich ab, um eure Schulden zurückzuzahlen. Im April stehen wieder die Gerichtsvollzieher auf der Matte. 1. Sie spielen mit der Idee, alles zu verkaufen. 2. Sie spielen mit der Idee, sich von der Hälfte ihres Bestands zu trennen. Du machst weiter. 1. Sich also nicht ablenken Sie lassen. Sind die Schweine füttern. Die Schweine impfen. 2. Die Sauen belegen. Sie sind nichts. Zum Gericht gehen. Die Papiere ausfüllen, um Fördergelder zu beantragen. Die Zähne der Ferkel abschleifen. Ställe reparieren. Mais ernten. Das Wetter im Blick behalten. Das Mindesteinkommen beantragen. Sojapresskuchen bestellen. Die Felder instand bringen. Die Ferkel absetzen. Pestizide ausbringen. Deinem Erbe keine Schande bereiten. Der Schweinestall sieht tipptopp aus. Du bist 32, siehst aus wie 50. Einmal kommt Mathilde dich besuchen. Letztlich hat sie einen Geflügelbauern geheiratet. Sie sagt, dass mit deinem Vater tue ihr leid. 1. Sie antworten Danke. 2. Sie greifen zum Gewehr. Die soll sich von ihrem Hof verpissen! Deine Mutter stirbt im September. Du bittest um ein kurzes Begräbnis. An diesem Tag kommt der Lastwagen vom Schlachthof und das Datum lässt sich nicht verschieben. Der Priester macht eine Trauerfeier von 10 Minuten. 1. Sie nehmen sich ein paar Tage frei. Du gehst zurück an die Arbeit. 2. Sie sind ein Cowboy. Du bist es, daran gibt es keinen Zweifel. Sieh dich im Spiegel an. Dein Gesicht ist von Müdigkeit gezeichnet. Das macht dich schön. Denn in der Geschichte, deren Held du bist, bist du ein Cowboy, den auch die oberste Gewalt nicht unterkriegt. Man will dich am Wickel kriegen, du Geächteter eines Systems, das gerade vor die Wand fährt. Wanted. Du hältst dich bereit. Beim nächsten Mal knallt es. 1. Denen direkt in die Fresse. 2. Ihnen in ihre eigene. In der Geschichte, deren Held du bist, willst du eines Morgens sterben. Du schreibst einen Abschiedsbrief. Schreibst ihn einmal. Zweimal. Du entschuldigst dich. Fragst dich, bei wem du dich entschuldigst. Du fragst dich, ob der Nachbar weiß, wie du heißt. Du fühlst dich einsam. Und niemand, an den du deinen Abschied adressieren könntest, außer an deine analphabetischen Schweine. Du zerknüllst den Brief. Packst den Strick in die Schublade. Du trinkst einen Kaffee. 1. Sie stimmen für Miss Languedoc Roussillon. 2. Sie stimmen für Miss Packer. 2024 bleibt der Schweinepreis auf seiner Talfahrt bei 85 Cent das Kilo stehen. Deine Schweine haben Hunger. Du gibst ihnen die halbe Tagesmenge Mais. Du sparst auch beim Sojapresskuchen. Sie werden Kannibalen. Sie stürzen sich aufeinander und fressen einander die Ohren ab. Beißen sich in die Bäuche. Die Eber versuchen, von den Zitzen der Jungsauen zu trinken. Sie vergessen, dass die noch nie geworfen haben. Die aggressivsten musst du schlachten. Kotzen musst du nicht mehr. Du hast 22 Schweine. In den Agrarfabriken sind es 1000. Die kleinen Betriebe gehen unter. Etwa 30 Kilometer von dir entfernt kettet sich ein junger Landwirt an einen rollenden Traktor. Er wird zu Tode gequetscht. 1. Sie akzeptieren die vom Gericht angeratene Abwicklung des Betriebs. 2. Sie lehnen sie ab. Über die Lautsprecher des Schweinestalls hörst du in Dauerschleife den Soundtrack von Spiel mir das Lied vom Tod. Das beruhigt die Tiere, das beruhigt dich. Und im Westen tönt die Harmonika. 1. Sie sind ein Schwein. 2. Sie sind ein Mensch. Du fragst dich, ob der Absturz beim Schweinepreis mit deinem eigenen Absturz zusammengeht. Ob jedes Tier auch ein Mensch ist oder umgekehrt. Und du bist weder Option 1 noch 2, nur Rädchen im Getriebe. Ein Förderband, das das Fleisch denen in die Münder stopft, die jeden Sonntag zusammen grillen. Würste für 12 Euro das Kilo, während du vollkommen einkommenslos das Sojazeug von deinen Schweinen frisst. Nachts träumst du, dass sie dich ausbluten. Großhändler von Carrefour, Claire und Pertha hinter den keimfreien Türen ihrer klinischen Schlachthöfe. Und der Menschenpreis fällt und fällt. Du wirst als Katzenfutter verramscht und bald werden die Menschen Fleisch aus geklonten Stammzellen essen. Wie schön wird das, endlich frei zu sein. Out of the system. 1. Sie stimmen der Abwicklung ihres Betriebs zu. 2. Sie sind ein Cowboy. Seit einigen Wochen liest du deine Post nicht mehr. Den lieben langen Tag schaust du zu, wie der Wind über die Luzerne auf Leichen in deinem Gemüsegarten weht. Du könntest auf Bio umsatteln, das Ruder rumreißen. Ja. Aber erstmal bist du so müde, du schläfst den ganzen Tag. 1. Sie kaufen sich Cowboystiefel. 2. Sie kaufen sich Cowboystiefel. Sie sind schön. Mit ihrem kleinen goldenen Stern am Sporn. Du bist schön. Du hebst das Kinn. Eines Tages klebt ein Brief an deiner Tür. Zu viele Briefe unter der Fußmatte. Morgen kommen die Gerichtsvollzieher zur Zwangsvollstreckung. Wanted. Auf deinen Kopf ist ein Preis ausgesetzt. Gibt es noch einen Ausweg? 1, sie befragen das Publikum. 2, sie nehmen den 50-50-Joker. 3, sie rufen einen Freund an. Uhr 3, Donnerstag, 27. März 2026. Du ziehst an einer Filterlosen. Bist schlecht rasiert. Eine Sau hat in der Nacht geworfen. Das kleinste Ferkel, rosa und aufgeregt, nennst du Montgomery. Die Schweine sind ruhig. Es läuft Morricone. Montgomery saugt an seiner Mutter. 10.08 Uhr, auch du bist ruhig. Die Gerichtsvollzieher kommen. Sie sind da, es sind 3. Du kommst aus dem Schweinestall, du beobachtest sie von Weitem. 1. Sie lächeln ihnen entgegen. In der Geschichte, deren Held du bist, misst sich das Heldentum an der Kühnheit deiner letzten Handlung, nicht an irgendwelchen Worten. Ein Schuss aus dem Kopf. Schneller als dein Schatten. Und der Gegner hat keine Zeit, die Geschichte dem Helden aus der Hand zu nehmen. Wer zuerst zieht, gewinnt. Großartig. 1. Sie sind ein Cowboy. Deine Hand fährt in Zeitlupe deine rechte 2. Hüfte hoch. Sie sind ein Cowboy. Täuschungsmanöver. Du kratzt dich. Sie sind ein Cowboy. Die Gerichtsvollzieher kommen näher. 4. Du hältst dich bereit. Du kneifst die Augen zusammen. 5. Weichst mit Sie einer Seitwärtsbewegung des Kopfes einer Fliege 6. aus. Sie sind ein Lässt Cowboy. Das Eisen deiner Cowboystiefel 7. auf den Schotter schlagen. Die Harmonika ertönt. Deine Zunge 8. schnallt gegen die trockene Lippe. Cowboy. Niemand wird dir deinen Schluss versauen. 10. Sie sind ein Cowboy. Du bist bereit. Schon immer. Du wirfst deine Filterlose Cowboy. Ins Benzin. Sie sind ein Cowboy. Du lässt den Abspann anlaufen von deinem Ende. Alles wird golden. Und Miss Britannia applaudiert. Chapitre 2. Kapitel 2. Es ist 20.02 Uhr. Wir senden live aus San Francisco, Kalifornien. Über unsere Satelliten Britney, Christina und Celine. Trans Live, dabei mitten im historischen Geschehen. Nation News, euer Newsflow. Perzeptiv, intuitiv, kognitiv. Ihr seid dabei. Nation News, jeder Einzelne für eine bessere Welt. Zu meiner Linken, Sie kennen ihn alle, mein Kompagnon Truman! Bienvenue, hello, hello, guten Abend. Christian, du Rampensau an meiner Rechten. Spoiler-Alarm! Und auch guten Abend, Welt. Bevor wir hier live in Medias Res gehen, ein kurzer Rückblick auf unsere letzte Folge, die Sie jetzt noch ganze motherfucking 667 Tage in unserer Mediathek gratis und aus 7 unterschiedlichen Blickwinkeln streamen und downloaden können. Der Prozess gegen den Axtmörder von Bombay. He came into my house and I thought, that's it. Ein Musterprozess mit extremem Ausgang. Sie werden zu 120 Jahren Haft verurteilt. Erleben Sie heute Abend wieder live einen historischen Moment. Machen Sie Geschichte. Bleiben Sie dran. Prozess. 56. Folge. Pig Boy. Seit 10 Jahren ist er das Gesicht der Marke Perter, dem weltweit führenden Schweinefleischproduzenten. Entdeckt wurde Pig Boy von Maxime Gumarsch, dem Generaldirektor von Perter, auf einem Bauernhof in der Bretagne. Dann machte er Karriere als Ferkelstar mit dem Slogan Perter, Perter, Freunde wie Schweine und wurde bald zur internationalen Ikone. He inspired me for my new collection. Pig Boy ist der lebende Beweis für die gute Zusammenarbeit zwischen Mensch und Schwein. Mhm. Ein außergewöhnliches Schicksal. Bis zu jenem 2. Dezember. an dem alles zusammenbricht. Da nehmen Sie noch einmal Peak Boys Festnahme. Der Fall einer Ikone. Für dieses skandalöse Verhalten es wird überall muss Peak diskutiert. Boy vor Gericht. Das Schwein soll zurück auf seinen Hof. Verraten von einem Schwein. Kann die Welt das hinnehmen? Welches Schicksal erwartet das menschlichste aller Schweine? Ist Peak Boy unser Bruder oder ein Verräter? Die Antwort gleich in... Prozess, 56. Folge, Peak Boy. Ja, sie werden immer mehr. Ja, 76.674.321 Transliver sind jetzt in unserer Show. Translive auf... Nation News, euer Newsflow. Verteidigt wird Peak Boy heute Abend von Miss Bear. Guten Abend. 76% der Transliver haben eine positive Meinung von mir. Ich hätte gedacht, es sind mehr. Sie ist 45 Jahre alt, oh. 1,76 Meter groß, richtig, ja. Hat in Harvard studiert und sich bereits im Prozess gegen Lady Bird einen Namen gemacht. Die Anklage wird heute Abend vertreten von Natasha Gourland. Hey. Der Los bestimmt aus 76.674.321 Translivern. Schatz, das bin ich! Und als Vorsitzende des Gerichts Translive seit 23 Episoden mit dabei, Richterin Shannon. Ja. Sie hat in Berkeley studiert und ist Mutter von zwei zuckersüßen Kindern, Shoshana und Elia. Schnuckelig. Nation News, euer Newsflow. Perzeptiv. Intuitiv, kognitiv. Oh, er hat stark abgenommen. Aber da ist er. Peak Boy ist unverkennbar. Seine Flanken sind bandagiert. Ein elektrischer Chip versorgt ihn regelmäßig mit einem kleinen Einschuss einer Kamille-Morphium-Mischung. Etwas tropft aus seinem Rüssel. Truman, ist das Blut? Um faktisch-historisches Geschehen in der virtuellen Realität mitzuerleben, gehen Sie auf das Interface Prozess. Wählen Sie Ihren Charakter. 1. Howard Musso. Hey, leave him alone! 2. Katsue Matsumoto. I love animals. 3. Peak Boy. Peak Boy. Dieser wurde am Tag des 2. Dezember im Alter von 8 Jahren in Tokio mit Miss Katsue Matsumoto in einem Bett aufgefunden. Er befand sich als offizieller Abgesandter des Unternehmens Perta in der Stadt, um einer wichtigen Vertragsunterzeichnung mit der japanischen Tochtergesellschaft des E.ON-Konzerns beizuwohnen und war am 2. Dezember gegen 18 Uhr dem E.ON-Generaldirektor Hayao Bushi vorgestellt worden. Nach eben dieser Vertragsunterzeichnung und einigen Pressefotos lud Hayao Bushi den Perta-Generaldirektor Maxime Guimarche und Peak Boy in das 5-Sterne-Restaurant Totsuo auf der Kabuto Street ein. Es ist jetzt 21.03 Uhr. Zum Abendessen verspeist Peak Boy eine Schale Reis und Makrelen-Sushi mit Sesamsoße. Um 22.46 Uhr zieht Peak Boy sich in Begleitung seines Leibwächters Howard Musef zurück in sein Zimmer im Tokyota Hotel Blue Dream. Peak Boy war müde. Ich rieb ihm die Flanken mit kaltem Wasser ab, legte Stroh in die Badewanne und ließ ihn alleine. Ich ging nach unten in die Bar, um einen Mojito zu trinken. Um exakt 23.52 Uhr geht Howard Musef in sein eigenes Zimmer, das über eine Tür mit dem vom Pickboy verbunden ist. Er zieht seinen Schlafanzug an und putzt sich die Zähne. Da hört er Schreie aus dem Zimmer des Schweins. Howard Musef verlässt sein Zimmer. Es ist genau 23.58 Uhr. Er öffnet die Tür des Zimmers 86 mit seinem Chip. Um 23.59 Uhr entdeckt Howard Musef Miss Katsue Matsumoto, die auf dem Schwein Pickboy liegt und einen vaginalen Orgasmus erlebt. Sie rutschte auf ihm hin und her. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Im medizinischen Bericht heißt es, der Verkehr habe 14 Minuten und 52 Sekunden gedauert. Und es sei auch zur Analpenetration gekommen. Um 0.07 Uhr eilt ein Tokyota-Notarztteam Miss Katsue Matsumoto zur Hilfe. Seit dem Vorfall verweigert Peak Boy jegliche Aussage. Ja. Am 3. Dezember wurde er im Zoo von Tokio inhaftiert. Am 4. Dezember erhob das Unternehmen Perta, Arbeitgeber und rechtlicher Vertreter des Schweins, gemeinsam mit Nation News gegen eben diesen Peak Boy Anklage wegen Verrats an den menschlichen Sitten Missbrauchs der Schweineidentität und Verletzung der Artenrechte. Ihm droht die Höchststrafe. Das Translife ist jetzt offen. Angeklagter, hello. Kommen wir zunächst zu Ihren Personalien. Das Schwein ist so hässlich. Können Sie bestätigen, dass Sie Pigboy sind? Voll eklige Geschichte. Geboren am 5. März im französischen Plurale Morlaix. Ich bin Bretone. Die Bretonen sind die besten. Ihre Mutter trug die amtliche Kennung DX9876 und Ihr Vater stammt aus der Spermienabgabe 432AA78. Abgefüllt und verkauft von der Tierklinik Rouvier in Corbeil. Lola Civera wurde soeben vom Moderator gesperrt. Gut. Dann hören wir jetzt die Einschätzung unseres Schweinespezialisten Tao Wong. Bezüglich der Schweinemorphologie stimmen unsere anatomischen Studien in drei Punkten zweifelsfrei überein. Jedes Schwein hat eine Schnauze. Jedes Schwein hat einen Ringelschwanz. Jedes Schwein hat Zähne. Darüber hinaus kann ich Ihnen versichern, dass Schweine in der Wissenschaft Gegenstand heftiger Diskussion sind und wir die Frage, ist Pigboy ein sexuell gestörter Triebtäter, nur durch Abstimmung entscheiden können. Die Abstimmung beginnt jetzt. Glauben Sie, dass Pigboy ein sexuell gestörter Triebtäter ist? Eins, ja. Zwei? Nein. Liebe Translifer, Richterin Shannon und Live-Feed, ich setze dieser Abstimmung ein Dislike entgegen und bitte um die Stellungnahme von Miss Katsui Matsumatu bezüglich des ersten Expertenergebnisses. Ich leite. Ich habe schon immer gedownt. Verstehen Sie? Downlegging. Ich gebe mir virtuelle Shots. Ich kann 23 Stunden nonstop im Virtual Play bleiben, mit meiner 12D-Brille, in einer Parallelwelt. Mit 16 habe ich mich in Pigboy verliebt. Das war damals sein Erfolgsjahr. Er war in seiner ersten Pärterwerbung, der für die Schinkenröllchen. Das Translife ist offen. Er rannte und rannte über ein fast neongrünes Feld. Und mitten auf dem Feld stand eine Frau mit ausgebreiteten Armen, die auf ihn wartete. Und er schob, schmiegte seine Vorderbeine unter ihre Achseln. Er sah happy aus. Und darunter stand: Zwischen dir und mir ist mehr als nur lange Tradition. Ich dachte, ja, glücklicher Smiley. Ich dachte, das ist der Sinn. Denn was ist sonst der Sinn von allem? Ich meine, der Sinn vom Dauerflow dieser Welt. Pigboy war so rosa und sowas von Smiley, wow. Ich habe eine Pigboy-Gruppe gegründet. In diesen Transliverinnen eingetreten. Und wir haben im Virtual Life alles verfolgt, was er macht. Wir haben seine Daten gesammelt. Wir haben sein Karma gescannt, haben seine Saps gelinkt, seine Videos getaggt, seine Bewegungen in unsere 12D-Brillen übertragen, damit wir ihn berühren konnten. Ich habe Translife-Abende organisiert, bei denen wir alle zusammen masturbierten, von Berlin bis Tokio. Ich hatte tausende von Orgasmen, bei denen ich mir vorgestellt habe, ich wäre diese Frau mit den offenen Armen auf dieser grünen Wiese. Als Pigboy dann im Dezember nach Tokio kam, wusste ich, das war der Moment, ihn endlich kennenzulernen und mit ihm in den Flow zu kommen. Mit ihm, der an allen Darstellungen der Welt Smiley unschuldig ist. Er ist echt. Er berührt mich. Er ist echt. Nation News, euer Newsflow. Perzeptiv, intuitiv, kognitiv. The boys are back in town. Hier sind wir wieder bei Nation News. Jetzt mit dem Translifer Flak Gogo. Live aus einer Metzgerei zum leckeren Braten in Camperley in der Bretagne. Experte für Bratwurst? Oh, guten Abend miteinander. Wir vom Bretonischen Metzgerverband können es nicht gutheißen, dass ein Schwein es mit unseren Frauen treibt. Wir halten uns hier seit Jahrhunderten an die Tradition. Und die Tradition ist ganz einfach. Ein Schwein gehört auf den Teller. Und das Schwein hält sich an diese Regel, weil ein Schwein auch das Beste für sich will. Und das Beste ist, wenn man isst, was man isst, in aller Bescheidenheit. Herr Pigboy, was können Sie Flak Gogo antworten? Herr Pigboy? Anhörung beendet. In wenigen Augenblicken auf Translife Spezial. Hello everybody! Er erweist uns die Ehre und präsentiert uns hier seinen neuen Trance-Song in 12D. One, two, my skin. And your skin is my skin and our skin is our love and love. Oh love, I love you so much. And your skin is my skin and our skin is our love and love. Oh love, I love you so much. Stop, and stop, stop! Look, with these What's going on? Pigboy ist unser Bruder. Huh? Er verdient seine Freiheit. Hertha weigert sich, die Menschlichkeit unseres Bruders anzuerkennen. Hertha. Warnung an alle Transliebe. Als Vertreter der transnationalen Sicherheit und ein Gesicht des Eindringens von Cyberterroristen in dieses Live. Muss ich Ihnen als Kolonel und Vater vier wunderschöner Kinder mitteilen, dass wir kurz vor dem Ausbruch eines Weltkriegs stehen. Dieser Schwein will seine Gene mit unserer mischen, will unseren Frauen Kinder verkelmern, will sie in schmutzigen Hotels vergewaltigen und so die menschliche Rasse verändern, um sich an uns Menschen zu rächen und Schweine aus uns machen. Ich fordere die sofortige Tötung dieser gefährlichen Individuums. Ich fordere Big Boys in Richtung. Die Äußerung von Colonel Vasseau ist unzulässig. Sehen Sie mich an. Ja, schauen Sie mich an. Schauen Sie meine Handgelenke an. Banal. Schauen Sie meine Haare an. Banal. Jetzt meine Augen, sie sind blau. Das Translife banal. Ist jetzt offen. Meine Beine, meinen Hals, meine Daumen, das ist alles banal. Meine Sehnsüchte sind banal. Ich führe ein banales Leben. Ich verteidige Pigboy. Und auch das ist banal. Das ist mein Job. Ein banaler Job. Ich bin hier in New York und Sie überall auf der Welt. Wir sitzen auf banale Weise in unseren Sesseln, in unseren Autos, in unseren Flugzeugen, an einem Strand, in der U-Bahn. Und leibhaftig unter uns ist ein banales Schwein. Pigboy. Das in unserer banalen Welt lebt, wo alles bis hin zur Banalität banal ist. Frau Rechtsanwältin, worauf wollen Sie hinaus? Ich kann mir ganz banal hier eine Ader aufschneiden. Ich kann mir ganz banal hier im Translife die Halsschlagader aufschneiden. Frau Rechtsanwältin? Ich kann aber auch ganz banal weitersprechen und Sie hören mir ganz banal zu. In dieser banalen Welt, in der alles banal geworden ist, sogar der Tod im Translife. Und trotzdem... Frau Rechtsanwältin! Frau Rechtsanwältin, Sie sind gesperrt. Ich kann mir auch eine andere Ader aufschneiden. Krass, ey. Jetzt geht's. Schauen Sie, da. Ich fall in Ohnmacht. Da leuchtet es. Das ist einfach ekelhaft. Transliver, und wenn ich mit einem Schwein ins Bett will, dann geht das. Das ist banal. Ich kann das tun. Ich will das können. In dieser banalen Welt. Ich kann dies ist eine Mitteilung Ihres Providers. Wir erleben gerade eine Selbstmordwelle im Leib. Wechseln Sie bitte zum Interface. Ich bin nicht Peter, Peter, du und ich auf einer Wiese. Guten Abend, good evening, buenas tardes. Ich heiße Maxime Guimard. Dass ich heute darum bitte, das Wort ergreifen zu dürfen, hat mit meiner Funktion als Generaldirektor des Unternehmens Perta nichts zu tun. Ja, mein Unternehmen ernährt Millionen von Menschen. Ja, mein Unternehmen schafft tausende Arbeitsplätze. Ja, mein Gehalt ist 563 Mal höher als Ihres. Ja, ich bin in Genf zur Schule gegangen und war Jahrgangsbester meiner Business School. Ja, dieser Mann bin ich. Bewundert, aber auch verachtet. Ein Kind des Systems, aber auch ein Kind des Volkes. Denn kein Weg, den ein Mensch einschlägt, liegt in seinem Stammbaum begründet. Wenn ich heute das Wort ergreife, dann in meiner Eigenschaft als Vater, Ehemann und Sohn. Denn ja, Sie und ich, wir sind uns ähnlicher, als Sie denken. Ja, es interessiert mich, in was für eine Welt meine Kinder aufwachsen. Welche Zukunft wir ihnen schenken. Welche Möglichkeiten unser Vermächtnis sein werde. Jeder trägt seine Last. Und wir haben in einem einzigen Leben genug damit zu tun, mit dem Tod von Menschen zurechtzukommen, die uns nahe sind. Gegen Krankheiten zu kämpfen, uns abzumühen, immer das Beste aus uns rauszuholen. Warum also vergeuden wir unsere Zeit mit einem Schwein? Sollten wir unsere Aufmerksamkeit nicht lieber dem Menschen zuwenden? Ist der Mensch nicht das, was uns alle vereint? Ja, Pigboy war 10 Jahre lang mein Angestellter. Ja, Pigboy war wie ein Bruder für mich. Ja, ich liebe Pigboy. Und trotzdem liebt Pigboy mich nicht. Er liebt uns nicht. Er wird uns nie lieben. Warum? Weil er ein Schwein ist. Kein Mensch. Ein Schwein. Der Mensch sollte sich nur mit Menschen befassen, die seinen lieben, seine Art bewahren, ihr Überleben sichern. Daran sollten wir arbeiten und nur daran. Ich mache diesen Schritt heute Abend, ganz bewusst, vor Ihren Augen, für Sie, mit Ihnen zusammen. Euch, meinen Brüdern, meinen Schwestern, meinen Verbündeten, euch, meinem Volk, verkünde ich, dass das Unternehmen Pertha sich von nun an nur noch der Forschung zur Verbesserung des Menschen durch den Menschen widmen wird. Ich verkünde euch, dass Pertha ab sofort die Gesamtheit seiner Zuchtschweine, seiner Labore, seiner Verarbeitungsfabriken und Felder der Wissenschaft und der einen großen Menschenfamilie zur Verfügung stellen wird. Unsere genetische Analogie mit dem Schwein ist erwiesen. Wir dürfen nicht mehr zurückweichen. Wer hat noch nie von einem Leben ohne Grab geträumt? Davon die Muskelkraft eines Stiers zu besitzen. Davon die Nebenfunktionen unseres Körpers endlich an besser geeignete Organismen zu delegieren, um ihn vor Verschleiß zu bewahren. Stellen Sie sich das vor! Tierische Zellen, die uns vervollständigen. Mikrotechnologie, die uns entlastet. Wir werden neue Lungen haben, neues Blut. Nichts kann uns mehr etwas anhaben. Wir werden vitaler und stärker und unsere Kinder werden das Leben haben, das sie verdienen. Gebührend, grenzenlos, sorglos, ewig. Was ist eine Scheibe Schinken im Vergleich mit diesem unglaublichen Wunder? Der göttlichen Gnade? Der Ewigkeit? Ich träume davon, dass die naturbedingte Mittelmäßigkeit endlich in die Knie geht und einem Menschen die Füße küsst, der so groß ist, dass er das Licht in den Schatten stellt. So werden wir sein. Meine Mission wird erfüllt sein. Danke Ihnen allen. Besuchen Sie unser Kundenportal Pertha Infinita. Profitieren Sie von unserem Vorzugstarif. Zum Preis einer Stammzelle erhalten Sie gratis eine weitere für einen lieben Menschen. Hier sind wir wieder zurück. Willkommen zurück bei Prozess, 56. Folge. Pigboy. Herr Pigboy, aus Gründen der Gleichbehandlung haben Sie ein Recht auf 20 Sekunden freie Redezeit. Nach dieser Frist kommen wir zur Abstimmung. Das Ergebnis wird Translive verkündet und vollstreckt. Ihre Zeit läuft ab jetzt. Warum schweigen Sie, Pigboy? Niemand ist hier gegen Sie. Warum glauben Sie, dass Sie dem Menschen gleichgestellt sind? Warum bringen Sie Menschen dazu, sich umzubringen? Warum vergewaltigen Sie unsere Frauen? Antworten Sie, wenn Sie was anderes sind als ein Schwein! Danke. Die Urteilsverkündung folgt in wenigen Minuten. Oh, Truman, wir haben 2.346.785.907 Leute jetzt mit dabei. Guten Abend, Kuala Lumpur. Guten Abend, Paris. Guten Abend, Glasgow. Guten Abend, Neu-New York. Guten Abend, Minsk. Ich sag mal so, guten Abend, Welt. Welches Schicksal erwartet ihn? Ist Pickboy schuldig? Eins? Ja. Zwei? Nein. Drei? Ich überlasse die Entscheidung Richterin Shannon. Das Translife ist jetzt offen. Bevor dieser Prozess zu Ende geht, liegt es mir am Herzen, daran zu erinnern, dass die Mediatisierung keinerweise die Ernsthaftigkeit und Notwendigkeit unserer Debatte mindern wird. Der Schauplatz der Show ist richtig, beispielhaft und symptomatisch für einen gesunden Planeten. Wir müssen alle auf der Hut sein und weder Hass noch Boshaftigkeit Gehör schenken, weder der Angst noch der Wut. Und ich erinnere daran, dass von der Unschuld des Angeklagten ausgegangen wird und jeder Zweifel zu sein. Das Translife ist geschlossen. Wir sind jetzt bereit für das Ergebnis. Jetzt wird es ernst. Pickboy ist ruhig, er schnuppert am Boden, er grunzt. Er wartet auf das Urteil. 3, 2, 1. OMG. 67,71% sagen ja! Kraft, sein Schicksal ist besiegelt! Entscheidungsgewalt erkläre ich Herrn Pickboy hiermit wegen Verrats an den menschlichen Sitten, Missbrauchs der Schweineidentität und Verletzung der Artenrechte für schuldig. Herr Pickboy, Sie werden zur Höchststrafe verurteilt. Sie bekommen wieder Sakko, Hose und Krawatte angezogen und werden dann Translife hingerichtet. Sie werden gehängt und dann zu Asche verbrannt. Es ist ein Schock. Pickboy wird über den Boden geschleift. Es ist ein Schock. Das Idol der Jugend wird sterben. Der preisgekrönte Schauspieler. Der Stolz der Bretagne. Das menschlichste Schwein. Pickboy wird sterben. Das ist ein Donnerschlag. Ein Erdbeben. Ein internationaler Wirbelsturm. Da steht er vor uns. So nah. Nur ein paar Pixel entfernt. Pickboy, das geliebte Schwein. Adieu. Au revoir. Oh. Oh. Jetzt brennt der Scheiter auf. Liebe Translifer, es riecht nach gebratenem Schinken. Pickboy, adieu. Bis nächste Woche zur nächsten Translife-Ausgabe von Prozess. In Kooperation mit Perta Infinita. Für ein längeres Leben ihrer Art. Danke! Chapitre 3. Kapitel 3. Da. Da, das grüne Licht. Da hinten. Meine meins. Da, weiß. Ich sehe da Sonne. Unter der schweren Tür durch. Türspalt breit offen. Darüber Exit. Exit. Grünes Licht. Flackert. Sagt zu Körper meins, komm. Sagt, geh. Raus hier! Da, am Ende von Weißgang. Exit-Tür aufdrücken. Hinter der Tür geht Sonne bald unter. Kühle des Abends sanft. Zieht auf. Setz Fuß deins auf den Boden. Den feuchten Boden. Körper deins geht weiter. Schauder läuft über Rückgrat meins. Da bin ich. Draußen. Sonne, noch nie zuvor gesehen. Ich, verboten, immer drin. Immer verbrannt das Auge meins, geblendet. Immer nur weiß-weiß leuchte in Box meins. Weißes Blendneon in abgeschlossener Box meins. Ich schon immer drin, schon seit geboren. Das erste Mal draußen. Das erste Mal echtes Licht. Ich hab Angst. Bauch meins zittert. Wenn die sie mich sehen, wenn die sie mich kriegen. Keine Angst, Arsteins. Nicht furzen, Arsteins. Geht Sonne bald unter. Warte, bis die Nacht kommt. Und dann versteck dich darin. Warte. Körpermanns furzt. Schnell machen. Ich habe nur die Nacht, um wegzufliehen. Fort. Körperdeins muss fort. Kein Zurück mehr. Weiter Richtung waldige Nacht. Du hast sie erträumt. Stopp. Ich höre. Mit dem Ohr meins höre ich ein... Da ist ein... Geräusch. Vom rechten Fuß meins auf Asphalt. Harter Boden. Rieche Nase meins. Geruch Asphalt. Zunge deins leckt über den Boden. Geschmack Asphalt, sauer. Du spuckst aus. Bauch deins dreht sich um. Nein, nein. Spritzer Scheiße deins kommt aus Arsch deins. Geruch von Angst läuft über Haut deins. Du riechst sie. Die Furcht, dass die sie dich kriegen. Hart. Körper deins kann nicht laufen. Noch nie gemacht. Die Freiheit in Welt ihrs. Die Mond scheint auf so hohe Häuser. Auge deins noch nie gesehen. So hoch. Das so groß. So hohe Häuser. Eines Tages in Box deins hast du im Kopf gesehen. Hohe Häuser. Wie eine Vision. Neue Welt hast du in deinem Kopf gesehen. In Box deins waren die Wände niedrig. Ganz klein der Platz von weißer Boxsteins in der Klinik. Und du, gewaltige Masse drin. 356 Kilogramm Minimum. Medi-Werte aus der Cloud. Kein Platz für Fuß nach vorn rechts. Nicht für Fuß nach vorn links. Nicht für alle Füße. Nur Stehplatz. Nicht laufen in Boxsteins. Aber Schmerzen, Gelenke, geschmollene Haxen, Schmerzen in Körperdeins, Schorf an den Beinen. Aber auch das Blut gerochen. Erinner dich, du. Überall das Blut ihrs, der ihr ungewollten Weibchen. Große, große Lachen. Grund? Kein Platz für alle. Grund? Für sie kein Bedarf. Grund? Nicht effizient genug. Grund? Zu alt zum Werfen. Die sie töten, die ungebrauchten Mamas. Die sie sind die Chefs. Die sie wollen Profit. Die sie wollen schönen Wurf. Sobald meine kleine Mainz geboren, spritzen die sie schon 9 Wurf in mich rein. 15 kleine Mainz Minimum pro Weibchen pro Wurf. Bauch Mainz hat einmal 22 Rekord gemacht. Ich bin profitabel. Ich bin die beste Sau im Stall. Aber heute Schluss. Schluss. Vorbei. Ich behalte euch, meine Mainz. Ich laufe weiter. Ich laufe weiter. Ich laufe weiter. Kopf deins schlägt auf Straßenpflaster. Blut deins rennt über die Stirn. Mund deins schmeckt Blut deins. Ich will am liebsten Körper meins verschlingen. Hunger. Will mein meins Fleisch fressen. Die 356 Kilogramm, bevor die sie Fleisch unsers fressen. Die sie sagen jetzt, Fleisch unsers krank. Fleisch unsers nicht erlaubt. Gift. Kopf meins versteht nicht, warum dann? Warum? Warum trägt denn Bauch meins die ihre Kinder? Warum wachsen kleine Babymenschen in meinem Saunkörper? Warum nicht im Bauch von Dizi? Schrei. Ich höre. Mama, Euro beschützt euch. Ich weiß, sie werden auf die Jagd gehen. Bald. Weiß, dass wenig Zeit. Ich, tragende Nummer 78654, tätowiert in Hautschwarte meins. Ich gehöre Ihnen. Atme ein. Wen? Nicht jetzt. Nein. Entspannung. Körper meins muss weiterlaufen. Keine Müdigkeit. In der waldigen Nacht kann Körper meins dann. Nicht vorher. Fruchtblase platzen. Meine meins auf Boden freisetzen. Im Traum habe ich gesehen. Die Nacht. Den Wald. Und darin die Bäume und die Erde. Hoch. Noch höher als die hohen Häuser. Im Traum gesehen das Loch für meine Mainz. Loch aus warmen Blättern. Wiege in der Nacht, wo ich werfen werde. Ich werde Körper meins über meine meins decken und den Frost weghalten. Sie im Warmen. Mund meins wird meine meins mit Harmonikagesang in den Schlaf wiegen. Wir werden Familie unsere sein, mitten im Gehölz. Wir werden mit Füße unsers durch brennende, dornige Büsche rennen. Die anderen Weibchen sagen, dass diese die Babys nicht großziehen. Sie sagen, die Babys haben Schweinekopf und Menschenblut. Die anderen Weibchen sagen, diese nehmen die Organe der Neugeborenen, die aus uns herauskommen, und ersetzen damit ihre Herzen, ihre Lungen, die Nieren und den ganzen Rest. Diese nehmen die Organe von den Babychimären und machen sich wieder neu. Meiner meint's nach dem Aufschneiden nur noch schlaffe Haut, nur noch Abfall aus Mischblut. Und diese neu gemacht mit den Organen der kaum Geborenen. Meine meins sind keine Menschbabys, nur Ersatzteillager. Ich will auch meine meins machen, Saunbabys, keine Menschen, meine meins für mich, nicht ihre ihrs. Früher gab es Schweine im Wald und auch Sauen wie mich. Vor langer Zeit waren wir, heißt es, Tausende im Wald. Aber der Mensch macht das weg. Doch im Traum habe ich Millionen von unseresgleichen Schweine gesehen. Sie waren in der waldigen Nacht. Eine Welt von gestern oder von morgen. Wir waren Millionen. Schmerzen Beine meins. Der Asphalt wird weich. Körper deins versinkt im Dreck. Erinnerung zuckt durch Kopf deins wie ein Blitz. Früher, dein Körper suhlte sich im Dreck. Harmonika-Musik. Meine meins, ich sollte nicht sprechen, mit euch sprechen. Gott gibt der Sau weder Worte noch Erinnerung. Gott spricht zu den höheren Wesen. Was nicht vollkommen ist, wird ausgetilgt. Also, warum denkt mein Kopf? Warum hat mein Kopf Erinnerungen, Visionen? Warum träumst Sau und du in Box deins Träume? Gluckert, Schmerz, stinkt, Schmerz. Also überlege ich. Ich denke, wenn mein Kopf versteht, bin ich auserwählt. Ich bin auserwählt. Also gehe ich weiter. Die Exetür führt in mein Königreich. Ich werde neue Welt schaffen, neue Spezies, neues Volk. Der Gott da oben hat mich als seine Zukunft auserkoren. Als Schönheitskönigin. Ja, Schönheitskönigin. Ich hatte eine Vision. Die Schönheitsköniginnen der vergangenen Jahrhunderte mit Krone auf dem Kopf. Crème de la Crème von menschlicher Spezies. Von Gott live auf dem Bildschirm auserwählt. Gott hat gesagt, der Mensch ist ein schönes Tier. Ich auch. Und deswegen die Tür. Und deswegen die Nacht. Ich bin ein schönes Tier. Ich bin auserwählt. Pick und Boy in einem. Die neue Art. Schmerzen. Ich sehe den Wald, die Bäume, so hoch. Ich bin da. Die waldige Nacht lodert dort drüben. Ruhig, kleine Meins. Ich presse. Ich muss pressen. Wir sind auserwählt, ihr, meine Meins. Wir sind vollkommen. Gott hat gesagt, der Mensch ist überlegen. Das ist falsch. Wir sind überlegen. Der Wald wird schützen. Unsere Liebe. Wir eins. Der Frieden in unseren Zellen. In waldigen Nächten unter all den mannigfaltigen Tieren. Da werden auch Löwen sein. verbunden mit Lämmern. Krähenstrauße, Skarabäenbären, Margaritenwölfinnen, Hunde, Krokus, Pappelbächlein, Antilopenhahn. Wir alle miteinander verpaart, ohne Box. Wir Menschenschweine, mitten in der gewaltigen Fauna. Wir sind der Traum vom endgültigen Frieden. Ich presse. Ich höre die Harmonika. Die alte Musik aus dem Westen beruhigt mich wie ein Echo aus einem anderen Leben. Ich sehe einen singenden Mann an den Flammen. Ein Stern an seinem dreckigen Stiefel. John. Wayne. Bist du Gott? Mein Gott. Gib mir deine Hand. John Wayne. Mach schnell. Durchschreite die Flammen. Hab keine Angst. Komm, beug dich hinunter. Siehst du sie? Deine Nachkommen? Küss deine Kinder, John Wayne. Küss deine schönen Kinder, umringt von den kitzelnden Flammen. Die Nacht währt nicht mehr lang, bis die Sonne uns endlich zerschmilzt. Pig-Boy 1986 bis 2358. Replay der Menschwerdung. Hörspiel von Gwendoline Soublin. Aus dem Französischen von Lydia Dimitrov, Andreas Jandl und Corinna Popp. Mit Guillaume Boulet, Adam Bustukos, Katja Brügger, Maylin Dang, Hanna Eichel, Martin Engler, Kathleen Gavlich, Julian Greis, Matti Krause, Antonio Ramon Luque, Anne Moll, Angelika Richter, Mohamed Sabra, Maximilian Scheidt, Katharin Seifert und Samuel Weiß. Komposition Johannes Hofmann. Technische Realisation Corinna Gartmann und Alisa Wisotzki. Regieassistenz Simon Hastreiter. Regie Susanne Jansson. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem SRF 2021.